Unter dem Pflaster liegt der Strand, wie der Protest aus den Hörsälen auf die Straße kam. Von Martin Hartwig. Als Weinjahr bleibt 1968 gewiss nicht in Erinnerung. Die Traubenblüte war spät, der Sommer insgesamt kühl und im August fiel in den Weinanbaugebieten mehr als dreimal so viel Regen wie sonst. 1968 war ein unreifer Jahrgang. Ich habe es als ein Jahrzehnt der psychopolitischen Überspannung gesehen, ja, und diese Überspannung hatte ihre fatalen und für manche sogar auch ihre tragischen Seiten, da wo es dann in Terrorismus gilt, ganz sicher für viele ihre tragischen Seiten, ihre verbiesterten Seiten, ihre finsteren Seiten und aber auch ihre produktiven Seiten. Und insofern ist das ein Abschnitt in der Mentalitätsgeschichte, nicht nur der Bundesrepublik, sondern der ganzen fortgeschrittenen Gesellschaften, hauptsächlich der westlichen, teilweise aber auch der östlichen. Gerd Köhnen, Historiker, 1968 beim SDS, in den 70er Jahren Mitglied und Funktionär beim Kommunistischen Bund Westdeutschland, KBW, und Autor des Buches »Das rote Jahrzehnt«. Köhnen ist zweifellos das, was häufig als 68er bezeichnet wird. Viele Akteure der Zeit sind vielleicht auch einem bestimmten inneren Zyklus folgend, beugen sich nochmal über das, was in ihrem Leben solche Spuren hinterlassen hat und bewerten es zum Teil dann auch eben sehr viel nüchterner oder sogar polemischer, als sie das vielleicht vor 10 oder 20 Jahren noch getan hätten. Andere wiederum sind auf die Seite der fanatischen oder frenetischen Ehrenrettung getreten. Ein bisschen ja auch von der anderen Seite her. Ich denke da an dieses Buch des Herrn von der Bild-Zeitung, Herrn Diekmann, wonach 68 und die 68er, was immer das sein soll, also am Werteverfall und all diesen Dingen schuld sein sollen. Und in diesen Frontstellungen wird das eben immer aufgeputscht diskutiert. Ein Jahr feiert Geburtstag. Alle sind dabei. Ob Peter Schneider, Daniel Cohn-Bendit oder Rainer Langhans, viele Akteure der damaligen Zeit haben zum Anlass mild kritische Erinnerungsbücher vorgelegt oder, wie etwa Götz Ali, scharfe Abrechnungen mit der eigenen Vergangenheit verfasst. Anders als etwa die 50er Jahre sind die Ereignisse noch nicht in den Händen der Fachhistoriker, die sich darüber in ihren wissenschaftlichen Zirkeln austauschen, sondern immer noch Gegenstand von publizistischen Kontroversen. Dabei macht schon die zeitliche Eingrenzung der Epoche Schwierigkeiten. Dass 12.000 überwiegend junge Menschen, die meisten von ihnen Studenten, über den Berliner Kurfürstendamm ziehen und dabei frenetisch den Namen eines südostasiatischen Staatspräsidenten skandieren, das war zweifellos 1968. Andererseits gab es diese Demonstrationen, wenn auch kleiner, schon 1966 und 67. Schon 1965 demonstrierte der SDS, der Sozialistische Deutsche Studentenbund, in Bonn gegen die Notstandsgesetze. Eben jene Gesetze, die später oft als eines der stärksten Motive für die Studentenbewegung angeführt wurden. Auch an der Freien Universität Berlin kam es schon Mitte 1965 zu Protesten und Streiks. Uwe Wesel, emeritierter Professor für Rechtsgeschichte und damals wie heute kritischer Sympathisant der Bewegung. Es fängt an 1965 mit einer Einladung von Erich Kuby, der damals der einzige bedeutende linke Journalist der Bundesrepublik war, meistens für die Süddeutsche Zeitung schrieb. Und der AStA hatte einen Raum beantragt für Erich Kuby, der über 20 Jahre Ende des Krieges, deutsche Niederlage oder Befreiung sprechen sollte. Und dann hat man im Rektorat festgestellt, dass er irgendwann mal irgendwo hier in Berlin gesagt habe, schon das Wort Freie Universität Berlin zeigt ja, dass da irgendwie etwas mit der Freiheit nicht stimmt. Das ist typisch Kuby, das sind so seine kleinen Geistreicheleien. Und als man das im Rektorat entdeckt hatte, diese Kritik an der Freien Universität, hat man dem Asta, der das Audimax schon beantragt hat, und zwar auch schon genehmigt. Man hat gesagt, euch wird das Audimax nicht gegeben, Herr Kubi wird in der FU nicht sprechen. Das war der Auslöser für die Studentenbewegung. Dann sind einige Studenten mit Pappschildern um den Henry-Ford-Bau herumgegangen und haben dagegen protestiert. Und in Berkeley war schon diese Free-Speech-Movement. Und sie haben dann auch gesagt, wir wollen zu jeder Zeit hier auf diesem Campus jeden zu jedem Thema hören. Vielleicht muss man den Beginn der Protestbewegung noch weiter zurückdatieren und bei den sogenannten Schwabinger Krawallen 1962 anfangen, als sich nach der Vertreibung einiger Straßenmusiker aus dem Englischen Garten Tausende von Jugendlichen 5 Tage lang heftige Straßenschlachten mit der Polizei lieferten. Vielleicht fängt 1968, aber auch schon 1960 an, als in Niedersachsen der erste Ostermarsch stattfand. Wie immer man den Beginn der Proteste auch datiert, charakteristisch für eine ganze Generation waren sie zu diesem Zeitpunkt wohl nicht. Eine 1966 im Auftrag des Spiegels durchgeführte Umfrage des Allensbach-Instituts für Meinungsforschung bescheinigte den Studenten, dass sie in der Mehrzahl konformistisch, apolitisch, vergnügungs- und karriereorientiert sind. Andere Studien aus dieser Zeit kommen zu dem gleichen Ergebnis. 2 Jahre später zeichnen die Untersuchungen das Bild einer hochpolitisierten Generation. Das Ereignis, das wie kein anderes zu dieser Radikalisierung beigetragen hat und von vielen als die Initialzündung der Bewegung angesehen wird, war die Erschießung Benno Ohnesorgs am 2. Juni 1967. Am 2. Juni 1967 kam Mohammad Reza Pahlavi, der Schah von Persien, im Rahmen eines Staatsbesuches in der Bundesrepublik für einen Tag nach West-Berlin. Schon im Vorfeld hatte sich der Protest gegen den brutalen Diktator formiert. Am Schöneberger Rathaus wollte er sich, wie wenige Jahre zuvor John F. Kennedy, der deutschen Bevölkerung zeigen. Anders als Kennedy traf er dabei aber nicht nur auf jubelnde Berliner, sondern auch auf wütende Demonstranten. Auf dem Platz hatte sich auch noch eine dritte Gruppe versammelt, die Jubelperser. Rund 150 eigens zu diesem Zweck vom Schah eingeflogene, gut trainierte Männer. Sie beschränkten sich jedoch nicht aufs Jubeln, sondern begannen mit Holzlatten auf die Demonstranten einzuprügeln. Die Polizei ließ sie eine ganze Weile gewähren und griff dann halbherzig ein. Da die Ereignisse live im Radio übertragen wurden, kamen, als am Abend eine Aufführung der Zauberflöte in der Deutschen Oper auf dem Programm stand, deutlich mehr Demonstranten als erwartet. Unter ihnen war auch der Student Benno Ohnesorg. Gleich danach kommt ohne Vorwarnung der Generalangriff mit dem Kommando Knüppel frei und es beginnt das, was Polizeipräsident Dünsing die Leberwurst-Taktik nennt, in der Mitte hineinstechen und nach beiden Seiten hinausdrücken. Anstatt die Menge aufzulösen, kesselte die Polizei die Demonstranten ein und gestattete den Jubelpersern erneut, auf Schargegner einzuprügeln. Danach setzte die Polizei mit Knüppeln und Tränengas selbst das Werk fort. Wer aus dem Polizeikessel fliehen konnte, wurde von sogenannten Greiftrupps verfolgt. In einer Seitenstraße traf ein solcher Greiftrupp auf eine Gruppe von Studenten. Einer von ihnen war Benno Ohnesorg. Aus 1,5 Metern Entfernung wurde dem 26-Jährigen in den Hinterkopf geschossen. Ohnesorg, Student der Romanistik und Germanistik, war erklärter Pazifist und Mitglied der evangelischen Studentengemeinde. Dass so einer einfach erschossen wurde, entfachte Wut. Nicht nur bei denen, die ohnehin schon protestierten. Bundesweit kam es zu Protesten und Ausschreitungen. Gerd Köhnen. Ja, über den Schah konnte man sich empören, aber das eigentliche Erweckungserlebnis kam eben durch diese Schüsse auf diesen Studenten, gerade dass er nicht ein politischer Aktivist war, sondern eher jemand, der nur mitgegangen war zu dieser Demonstration, sorgte für die Empörung, also auch für diesen Unschuldston natürlich. Und dieses Grundgefühl, dass das eine Notstandsübung war, dass das kein Zufall war, sondern systematisch, und das zeigt, was jetzt kommt. Ja. Sie wollten uns zeigen, wo es lang geht, wenn man wirklich aufmuckt. Ja. Und das war diese Schlüsselerfahrung. Das war eine gewisse Autosuggestion. Ja. Und dann plötzlich, ja, wenn das so ist, ja, dann muss man ganz anders auftreten. Die terroristische Gruppe Bewegung 2. Juni bezog sich in ihrem Namen direkt auf das Ereignis. Von jetzt ab konnte man argumentieren, dass man sich nur verteidige, denn sie hatten angefangen. Es ist schwierig, wenn nicht unmöglich, einen wirklichen Beginn der Protestbewegung, die später als die 68er bezeichnet werden sollte, festzumachen. Aber wenn es ein Datum gibt, müsste es der 2. Juni 1967 sein. Uwe Wesel. Ich würde mal sagen, 80% waren auf Seiten der linken Studenten. Nach der Erschießung von Benno Ohnesorg, das war das eine, der 2. Juni 1967. Und das andere war, dass dann auch dieser Funke dieser Studentenrevolte in die Bundesrepublik übersprang. Ich war damals noch Assistent in München 67 und ich habe erlebt, wie dann selbst die Münchner Studenten in einer riesen Protestdemonstration gegen die Erschießung von Benno Ohnesorg auf die Straße gegangen sind und ja, sich dann auch da radikalisiert haben. Also die Studentenbewegung der Bundesrepublik ist dann ganz weit geworden. Alle redeten 1968 vom Wetter, denn es spielte offensichtlich verrückt. Erst gab es einen extrem kalten Winter mit bis zu 20 Minusgraden, der April des Jahres wiederum brachte Temperaturen um die 30 Grad, und dann konnte man im Juli auf der Zugspitze wieder Skifahren, während in Pforzheim ein Tornado gesichtet wurde. Insgesamt regnete es sehr viel. Schlechte Bedingungen für Demonstrationen. Trotzdem gab es 1968 in Berlin praktisch jede Woche Protestkundgebungen. Und nicht nur dort. Auch wenn Berlin in der Rückschau oft wie der einzige Schauplatz von Protesten wirkt, bundesweit waren junge Leute in einem bis dahin nicht gekannten Umfang auf der Straße. In Bremen trotzten im Januar Schüler der Kälte und lieferten sich über 5 Tage Auseinandersetzungen mit der Polizei. Anlass war die Erhöhung der Straßenbahnfahrpreise. In Frankfurt versuchten Jugendliche unter Rufen wie Heil Lübcke und Lübcke raus in das Hotel Frankfurter Hof einzudringen und zum Bundespräsidenten zu kommen. In Nürnberg wurde aus Protest gegen die Notstandsgesetze der SPD-Parteitag gestört, während es in München scharfe und gewalttätige Proteste gegen Rechtsradikalismus gab. An Anlässen, Solidarität oder Protest zu bekunden, mangelte es ja nicht. Erst recht, da man sich als Teil einer internationalen Bewegung sah. In Kuba trotzte Castro der Blockade, während Che Guevara die Revolution nach Bolivien trug. Martin Luther King wurde erschossen, in Algier kämpften Studenten, in Wien wurde zum ersten Mal der Opernball gestört, in Spanien kämpften Arbeiter gegen die faschistische Regierung und immer wieder Vietnam. The bodies of 2 American military policemen who died as they tried to assault the compound lay near their jeep across the boulevard. Seit 1965 führte die größte Militärmacht der Welt offen Krieg gegen die Hälfte eines kleinen Landes in Asien. 1968 waren über 400.000 US-Soldaten dort, die sich in einem schwierigen Dschungelkampf verhakt hatten und auf die ausbleibenden Erfolge mit immer größerer Brutalität reagierten. Es folgt jetzt die deutsche Übersetzung des heute Vormittag verlesenen Telegramms des Kommunistischen Jugendverbands Kubas. Der Kampf des vietnamesischen Volkes hat für uns eine besondere Bedeutung, da die Avantgarde der universalen Bewegung zur Befreiung der Völker vom Imperialismus, dessen Tage gezählt sind, das vietnamesische Volk darstellt. Am 17. Februar 1968 wurde im Audi Max der Technischen Universität Berlin der Vietnamkongress des SDS eröffnet. In Anlehnung an das Russell-Tribunal, das 1967 unter dem Vorsitz des Philosophen und Nobelpreisträgers Bertrand Russell über den Vietnamkrieg zu Gericht saß, wollte der Studentenverband, der sich jetzt auf dem Zenit seiner Macht befand, eine international wahrnehmbare Abrechnung mit dem Vorgehen der Amerikaner in Vietnam vornehmen. Die allgemeine Einschätzung der sozialökonomischen Situation der Bundesrepublik und Westberlins bildet die Voraussetzung für eine politisch-strategische Diskussion über den Prozess der bundesrepublikanischen Umwälzung im Kontext der internationalen Auseinandersetzung zwischen Revolution und Konterrevolution. 5000 Teilnehmer, darunter viele aus dem Ausland, nahmen an dem Kongress teil, auch einige prominente Intellektuelle. Tatsächlich brachte der Kongress dem SDS die gewünschte Aufmerksamkeit. Die nationale und internationale Presse berichtete ausführlich und brachte zudem einen Star hervor. Heute muss man entweder die US-Aggression in Vietnam verurteilen oder man muss sich mit ihr identifizieren. Ein Zwischending hilft nur den Henkern und nimmt Partei gegen die Opfer, also gegen die Vietnamesen. Rudi Dutschke, von den Medien schon zuvor als der Anführer der Studenten identifiziert, wurde jetzt endgültig zur Leitfigur des Protestes und zum Hassobjekt Nummer 1 erkoren. Er galt als Anführer, geschickter Redner und Demagoge, obwohl es gar nicht leicht war, seinen ellenlangen Vorträgen zu folgen. Der revolutionäre deutsche Sozialismus verschwand historisch von der politischen Bühne nach dem Zweiten Weltkrieg, um erst nach 20 Jahren in einzelnen Abteilungen der Studentenschaft, einzelnen Fraktionen der Lohnabhängigen in Industrie und Verwaltung und in Gruppen von Schülern wieder geschichtliche Realität zu gewinnen. Die marxistische... Rudi Dutschke, Bernd Rabehl, Hans-Jürgen Krahl, Christian Semmler, die Kommune 1, Horst Mahler, Hans-Magnus Enzensberger, später dann auch Daniel Cohn-Bendit und zwei gute Dutzend mehr, die Gruppe der tonangebenden Männer, es waren wirklich alles Männer, war überschaubar. Gerd Köhnen. Also antiautoritär war ja zumal in Deutschland alles andere als fröhlich hedonistisch. Ja. Fröhlich hedonistisch war auch dieser antiautoritäre SDS-Flügel nicht. Ich meine, man muss sich ja nur die leitenden Figuren wie Rudi Dutschke oder hier in Frankfurt Hans-Jürgen Krahl anschauen. Ja. Das waren ja keine fröhlichen Hedonisten, das waren ja ein bisschen puritanisch strenge Denker und Forderer, ja. Also Hochleistungsethiker, würde ich mal sagen, ja, mit protestantischen Reformatoren-Look, ja. Keine Flower-Power-Kinder oder sonst etwas. Dementsprechend reagierte man auch im Alltag durchaus autoritär. Beispielsweise, wenn Studenten eine Mehrheit abstimmt und sagt, wir wollen aber die Vorlesung hören, dann wird die radikale Minderheit nicht gesagt haben, na dann okay, entschuldigt, ja, wir gehen jetzt, ja, sondern sagt nix da, es die Notstandsgesetze drohen oder was immer gerade drohte, ja, und hier findet heute gar nichts statt, ja, und ihr seid Fachidioten und ihr könnt nach Hause gehen, Abmarsch, ja. So, also in dem Sinne antiautoritär war diese Bewegung nie, auch in den Diskussionen, in den Zentren der Bewegung, ja. Auf diesen Teach-ins ging es insofern zum Beispiel durchaus autoritär zu, als ja die großen Matadore die Szene beherrschten. Weshalb ja nicht zufällig die ganze Frauenbewegung ja beginnt mit einer Rebellion gegen die Matadore der Bewegung. Dass die Geschichte der 68er Protestbewegung selbst in der Rückschau immer auf die Aktivitäten einiger Personen reduziert wird, liegt auch daran, dass die beteiligten Organisationen nicht besonders groß waren. Der SDS hatte nie mehr als 2500 Mitglieder. Die berühmte Kommune 1 bestand aus etwa 10 Leuten. Angesichts des Abdruckes, den diese Jahre in der Geschichtsschreibung hinterlassen haben, stellt sich also die Frage, wer eigentlich 68er war. Wir sind eine kleine radikale Minderheit. Wir sind eine kleine radikale Minderheit. 1968 gab es in der Bundesrepublik knapp 360.000 Studenten. Heute sind es fast 2 Millionen. Selbst wenn man von der im Sinne der Studentenbewegung äußerst positiven Annahme ausgeht, dass jeder 10. Student sich in irgendeiner Form aktiv am Protest beteiligte, dann kommt man auf noch nicht mal 40.000 Aktive. Zum Vergleich, die Junge Union hatte in dieser Zeit über 100.000 Mitglieder und auch der RCDS und die verschiedenen Burschenschaften konnten es, was die Zahl der Mitglieder anging, durchaus mit den revolutionären Organisationen aufnehmen. Zudem waren sie mit deutlich mehr Mitteln ausgestattet. Trotzdem sollten die konservativen Verbände für 30 Jahre an Universitäten nur noch eine Nebenrolle spielen. Wir sind eine kleine radikale Minderheit. Auch wenn die Zahl derjenigen, die aktiv protestierten, nicht sehr groß war, ist es ihnen offensichtlich gelungen, eine ganze Generation entscheidend zu prägen – in die eine oder andere Richtung. Wenn man die 68er als Geburtenjahrgang betrachtet, als die Alterskohorte derjenigen, die damals in der Bundesrepublik zwischen 20 und 30 Jahre alt waren, sind sie gut 10 Millionen Personen stark. Das zumindest ist eine sehr große Gruppe, und sie nahm an den Ereignissen in den Städten über die Medien teil. Denn so wie der Vietnamkrieg in nie gekanntem Ausmaß in den Medien stattfand, so fand auch der Protest gegen ihn in den Medien statt. Auch wenn sich die Wortführer der Protestierenden schlecht und falsch dargestellt fühlten, über mangelndes Interesse der Öffentlichkeit konnten sie nicht klagen. 1968 verging kaum ein Tag, ohne dass sich jemand im Rundfunk oder Fernsehen zu den Protesten und Anliegen der APO äußerte. Und selbst vergleichsweise kleine Demonstrationen schafften es in die Nachrichten. Die Empörungseskalation, ja, mit vergleichsweise eigentlich zahmen Protestaktionen, waren ja auch von der anderen Seite her hochgradig abrufbar. Also entstanden so Eskalationen, die man heute auch so nicht machen kann. Ja. Heute müssen sich Leute, die für irgendwas demonstrieren, auf den Kopf stellen und wer weiß, was für fantastische Aktionsformen sich ausdenken, damit sie für 30 Sekunden ins Fernsehen kommen. Das Fernsehen hatte Ende der 60er Jahre zwar schon große Bedeutung und begann das Radio zu überholen, noch waren die Tageszeitungen jedoch der Ort, an dem die Köpfe und Herzen der Bundesbürger gewonnen oder verloren wurden. Alle großen Zeitungen hatten die 60er Jahre hindurch steigende Auflagen, doch kein Verlagshaus expandierte so stark wie der Axel Springer Verlag. Sein Flaggschiff, die Bild-Zeitung, wurde 1967 jeden Tag über 4 Millionen Mal verkauft, und es schoss scharf gegen die Studenten. »Stoppt den Terror der Jungroten, jetzt«, hieß eine der Schlagzeilen. Oder noch appellativer: »Man darf nicht die ganze Drecksarbeit der Polizei überlassen.« Der Sender Freies Berlin machte sich die Mühe und stellte 1966 die geläufigen Beschreibungen der protestierenden Studenten zusammen. »Extremisten, Radikalisten, Radikalinskis, politische Raudis, Randalierer, Skandalmacher, Elemente«. Die extreme Härte und Aufgeregtheit, mit der die Springerpresse, aber auch viele andere Zeitungen auf die Proteste reagierten, lediglich die Frankfurter Rundschau galt als Blatt auf Seiten der Studenten, sicherte zumindest andauernde Aufmerksamkeit. Steuerzahler das Studium ermöglicht. Stechende Augen. Kommune. Mit freier Liebe und Parteischulung und Zusammenwohnen und aus einem Topf essen und mit das Börsenjahr 1968 war ein relativ gutes. Der DAX legte von 503 auf 555 Punkte zu, ein Plus von 10% gegenüber dem Vorjahr. Die Arbeitslosigkeit lag 1967 im Jahresmittel bei 1,5%, Tendenz sinkend. Ein System, das Vollbeschäftigung, steigenden Wohlstand und eine stabile Gesellschaft hervorbringt, ist gar nicht so leicht zu kritisieren. Und so mussten beträchtliche theoretische Anstrengungen unternommen werden, die repressiven Seiten des Systems herauszuarbeiten und in Ermangelung einer aufständischen Arbeiterklasse ein revolutionäres Subjekt zu entdecken. Der populärste Theoretiker in dieser Hinsicht war Herbert Marcuse, der in die USA emigrierte Philosoph der sogenannten Frankfurter Schule. Seine Vorlesungsreise 1967 durch die Bundesrepublik glich der Tournee eines Popstars. Immer wieder wurde er von Medienvertretern gefragt, wie denn die schließlich revolutionierte Gesellschaft aussehen solle. Ich glaube immer noch an die Macht des Negativen und dass wir zum Positiven immer noch früh genug kommen. Aber ich will die Frage... Was die Studenten eigentlich wollen, außerhalb, nicht nur in Berlin, sondern auch außerhalb Berlins, habe ich, glaube ich, in meinem Vortrag wenigstens angedeutet. Nämlich zunächst einmal den Fragestellern klar machen, dass es eigentlich unmöglich ist, dass sie überhaupt diese Frage noch stellen können. Das heißt, dass sie immer noch nicht wissen, was eigentlich an der Gesellschaft, in der sie leben, falsch ist, was eigentlich an dieser Gesellschaft so grauenhaft ist, dass sie zunächst einmal darüber aufgeklärt werden müssen. Konkreter wurde er selten. Trotzdem oder deswegen war Marcuse ein attraktiver Theoretiker für die protestierenden Studenten, denn er zeigte die totale Herrschaft einer kapitalistischen Verwertungslogik auf, die von den beherrschten, eindimensionalen Menschen, die von der Kulturindustrie verformt sind, nicht mehr erkannt und bekämpft werden kann. Dieses Privileg kam den Studenten zu. Ihnen war die Möglichkeit gegeben, den großen Verblendungszusammenhang zu erkennen und aufzuheben. Nicht nur, dass er die Studenten quasi zum Protest ermächtigte, war an Marcuse attraktiv. Er drängte im Gegensatz etwa zu Horkheimer und Adorno stärker auf Aktion und war insgesamt optimistischer, was die Gestaltungsmöglichkeiten der Gesellschaft anging. Obwohl er sich hartnäckig weigerte, irgendetwas über die konkrete Gestalt der nachrevolutionären Gesellschaft zu sagen. In diese Lücke stießen dann Rudi Dutschke und der SDS, die Idee einer Räterepublik vertraten. Es kursierten viele theoretische Schriften in diesen Tagen. Gerd Köhnen. Wir waren weder die Rekruten existierender radikaler Bewegungen, noch waren wir Leute, die aus einer nun plötzlich gewonnenen theoretischen Erkenntnis heraus so und so handelten, sondern die Grundbewegung war schon umgekehrt. Ja. Es gab eine lebensweltliche Radikalisierung, so würde ich das nennen, die ganz jäh war, die dem vorauslief und die man dann hektisch versuchte, mit Großtheorien zu stopfen. Und das hatte was Berauschendes. Ja, es gab wirklich, würde ich sagen, so etwas wie einen Lektürerausch, ja, der fast mit einem gewissen faustischen Drang irgendwie wirklich zu finden, was die Welt im Innersten zusammenhält. Allerdings war diese Erkundung durchaus interessengeleitet. Also alles Material der Wirklichkeit war ja sehr schnell immer nur ein Beleg für das, was man ganz im Allgemeinen und grundsätzlich zeigen wollte. Ja, und dadurch standen die Dinge sehr schnell auf dem Kopf. Das war auch schon 68 so. Man befasste sich mit ungeheuer vielen Dingen. Ja, und in dem Sinne denunziere ich das ja auch nicht. Also ich würde sagen, auf eine verquere Weise habe ich ja auch sehr viel dabei gelernt. Ja, nur es stand auf dem Kopf, weil alle konkreten Probleme der Gesellschaft, der Gegenwart, in jeder Sphäre immer hauptsächlich als Illustrationsmaterial dienen sollten für etwas, was man im Prinzip schon wusste. 1967-68 waren die theoretischen und ideologischen Differenzen zwischen den einzelnen Gruppen, etwa im SDS oder in der Studentenbewegung, noch nicht so groß wie dann in den 70ern, obwohl sich die Trennungslinien bereits deutlich abzeichneten. Noch hielt die Dynamik der Ereignisse alle in Atem. Und wenn es in Deutschland mal eine Woche kein besonderes Ereignis gab, dann hatte eine Protestbewegung woanders auf der Welt Erfolge oder Niederlagen zu verzeichnen, die der revolutionären Aufmerksamkeit bedurften. Zudem gab es mit Rudi Dutschke noch eine Person, die divergierenden Kräfte zusammenhalten konnte und den Protest symbolisierte. Er schien alles gleichzeitig sein zu können – radikal und bürgerlich, militant und pazifistisch, marxistisch und christlich, Theoretiker und Pragmatiker, Revolutionär und Reformer. Das war am 11. April 1968 vorbei. Im Augenblick ist die Polizei bei der Spurensicherung. Es ist furchtbar anzusehen. Ich muss dieses so persönlich sagen. Es sind die beiden Schuhe von Rudi Dutschke noch auf der Straße. Es sind die Blutflecken zu sehen, sorgsam von Kreidestrichen umrahmt, wie es bei den polizeilichen Untersuchungen so zu sein pflegt. Außerdem liegt das Fahrrad noch genau in der Stellung, in der Rudi Dutschke auf den Bürgersteig dann stürzte, nachdem er von den drei Schüssen getroffen wurde. Unter dem Pflaster liegt der Strand, wie der Protest aus den Hörsälen auf die Straße kam, von Martin Hartwig. Es sprachen Marina Behnke, Viktor Neumann und Helmut Gauss. Ton Inge Görgner, Regie Klaus-Michael Klingsporn. Redaktion Stefan Pape. Produktion Deutschlandradio Kultur 2008.